Kapitel 17. Gottes reale, materielle Versorgung. In Matthäus 4,11 heißt es: Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Vergegenwärtige dir nochmal folgende Punkte. Erster: Der Teufel versuchte Jesus, indem er ihn dazu bringen wollte, sich selber um seine Nahrung zu kümmern. Zweiter: Jesus war hungrig, und weil er ein Mensch war, brauchte er ganz reale, materielle Versorgung. Er brauchte etwas zu essen. Was geschah, nachdem Jesus dem Teufel klar sagte: Teufel, ich vertraue nicht in meine eigenen Fähigkeiten, mich um mich selber zu kümmern. Ich glaube, wenn der Vater spricht, werden die Worte, die aus seinem Mund hervorgehen, übernatürliche Nahrung für mich erzeugen. Ich brauche nichts dafür zu tun, sondern ihm nur zu vertrauen, dass es geschehen wird. Lesen wir in Vers 1, was geschehen ist, nachdem Jesus das gesagt hatte. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Das griechische Wort Diakonao, das hier für dienen verwendet wird, taucht in der englischen Übersetzung des Neuen Testaments 32 Mal auf. Es wird immer benutzt, wenn jemandem im praktischen oder materiellen gedient wird. 8-mal wird das griechische Wort verwendet, wenn es um Essenversorgung geht, 5-mal in Bezug auf finanzielle Versorgung und all die anderen Male ausnahmslos dann, wenn es darum geht, jemandem zu dienen oder ihn materiell zu beschenken. Das griechische Wort wird kein einziges Mal im geistlichen Sinn verwendet. Somit kann Jesus, als er dem Teufel in der Wüste das Wort Gottes zitierte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, nicht gemeint haben, dass das Wort Gottes seinen Geist ernähren würde. Nachdem Jesus dem Teufel klargemacht hatte, was er glaubte, kamen die Engel und dienten ihm. Die Bibel spricht nicht davon, womit genau sie ihm dienten. Aber im Kontext der anderen beiden Bibelstellen, in denen diese Aussage verwendet wird, und auf der Grundlage dieses griechischen Wortes, dienten, glaube ich, dass die Engel ihm echte Nahrung reichten. Ich glaube, dass Jesus über natürlicher Glaube die Engel freisetzte, ihm materielle Versorgung zu bringen. In mehr als 30 Jahren, die meine Frau und ich dem Herrn dienen und im Glauben an seine übernatürliche Versorgung leben, haben wir unzählige Male erlebt, wie das Wort Gottes seine Engel aktiviert hat, um uns übernatürlich mit materiellen Dingen zu versorgen. Es sind zu viele Geschichten, als dass wir sie alle in einem Buch zusammenfassen könnten. Hier sind noch 3 weitere Verse, in denen das gleiche griechische Wort, Diakonoe, verwendet wird. Und Johanna, die Frau Chussas, eines Verwalters des Herods, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe, Lukas 8,3. Das bedeutete, dass die Menschen Jesus buchstäblich mit materiellen Dingen versorgten. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wach entfinden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen, Lukas 12,37. Auch hier sehen wir das gleiche griechische Wort, was wieder verwendet wird, um zu beschreiben, dass es darum ging, Essen zu servieren, buchstäbliche, materielle Versorgung. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende, Lukas 22,27. Auch hier wird das gleiche griechische Wort verwendet, um die Versorgung mit Essen zu beschreiben. Die Aussage, als die Engel Jesus dienten, kann gar nichts anderes bedeuten, als dass sie ihm mit Essen dienten. Ich persönlich bin in meinem Herzen total davon überzeugt, dass die Engel Jesus mit Nahrung versorgten, weil er fest daran glaubte, dass die Worte Gottes übernatürlich materielle Versorgung freisetzen. Wenn unsere Herzen an die Güte Gottes glauben würden, an sein Verlangen, uns mit Gutem zu segnen und an seine Fähigkeit, durch die Worte seines Mundes übernatürliche Versorgung hervorzubringen, dann würden wir uns niemals Sorgen machen. Wir würden im Frieden leben, sein Reich bauen und den großen Missionsbefehl erfüllen, das Evangelium allen Nationen zu verkündigen. Und wir würden erleben, wie sein Reich sich ausbreitet. Wir würden kein einziges Quäntchen an Energie verschwenden, um materieller Versorgung nachzujagen oder uns darum zu sorgen.